Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 16, 2013. Zu schnell für dich. Ja, der Titel, der hat es mir wieder in sich und da werden jetzt gleich wieder hier meine berühmten, Wutausbrüche kommen, ja. Aber da bin ich heute auch noch in guter Gesellschaft, denn am Schluss gibt's noch was mit Arnold Schwarzenegger. Zum Vergleich, ja, vielleicht, nee, ja. Ich fange es mal locker an. Etwas, was mich sehr, sehr gefreut hat und worauf ich schon sehr lange warte, ist, dass Blogger und Google Plus ein bisschen weiter zusammenrücken. Ja, Blogger, der erfolgreiche Bloggerdienst von Google, der hatte in letzter Zeit immer das Problem, dass sehr viel verlagert wurde auf Google Plus und die Blogs quasi außen vor blieben dann, ja. Das Problem ist noch nicht ganz behoben, denn nach wie vor gibt es nur ein, so ein manuelles Sharing, ja, was eigentlich nicht akzeptabel ist, ja. Das bedeutet, wenn ich also auf der Blogger-Oberfläche, ja, und da kommt auch gleich die Einschränkung, auf der Blogger-Oberfläche im Web dann etwas schreibe, ja, und nach dem Abschicken des Postings wird dann gefragt, ob ich diesen Artikel auf Google Plus sharen will. Und das ist alles. Das ist die Blogger-Integration von Post. Das ist sehr, sehr schwach. Ich möchte gerne ein automatisches Sharing, ohne dass ich das nochmal bestätigen muss. Vor allem, weil, wenn ich von unterwegs aus das mache, braucht es einen gesamten Schritt mehr. Und gerade wenn man unterwegs in Eile ist, dann kann man das einfach nicht machen, beziehungsweise vergisst sogar manchmal. Und es geht einfach nicht, ja. Aber auf einer anderen Seite ist jetzt Blogger und Google Plus deutlich positiver in Erscheinung getreten, denn ab sofort sind auch Google Plus Kommentare auf Blogger möglich. Und nicht nur das. Die Kommentare, die auf Blogger gemacht werden, erscheinen auch bei Google Plus auf dem jeweiligen Posting. Wenn jemand das Posting, also den Google Artikel, den Blogger Artikel shared, dann erscheint es ebenfalls als quasi neuer Kommentarstrang im in diesen Blogger Kommentaren jetzt, ja. Das Ganze kann man aktivieren, das ist ganz einfach, wenn man in die Einstellungen geht bei Blogger. Ja, dann gibt's dort ja diesen Menüpunkt Google Plus seit geraumer Zeit eben für das Aktivieren des dieses manuellen Sharings. Und dort wiederum gibt es eine Funktion Use Google Plus Comments on this Blog, ja, was nicht wissen Deutsch heißt, ich habe ja alles bei Englisch stehen. Dort einfach das Häkchen setzen und schon hat man das neue Kommentarsystem. Man kann erstmal hin und her schalten, wie man möchte. Kann es also erstmal Ruhe ausprobieren. Derjenige, der dann kommentiert, braucht einen Google Plus Account, dürfte eigentlich logisch sein, denn ansonsten kann die Verbindung hier nicht gemacht werden. Für mich ist das faszinierend, sehr gut. Ich habe mir das schon sehr, sehr lange so gewünscht, denn hiermit habe ich jetzt endlich die Kommentare, die eben hauptsächlich auf Google Plus gemacht wurden, jetzt wieder in meinem Blog und die Blogbesucher können auch entsprechend gleich die Kommentare sehen und dann mitmachen. Ja, das ist sehr, sehr schön, auch die Integration, dieses sogenannte Widget, das da benutzt wird, ist sehr, sehr schön gemacht. Und damit dürfte jetzt gerade für diese Blogs dann das deutliche Vorteile bringen. Denn es wird auf jeden Fall deutlich mehr Kommentare geben dadurch und die Leute werden mehr an den Blogpost wieder herangeführt. Ja. Und man kann also da sicher sein, dass da mehr Traffic auch auf den Blog wiederum kommt durch diese Kommentare, die eben dann auch mit geführt werden, diese Diskussion, die dann geführt werden kann, ebenfalls auf der Blog-Seite. Ja. Finde ich wirklich toll. Übrigens ist es auch so, wenn jetzt jemand an Blog einen Kommentar abgibt, dann wird dafür, ja, wie gesagt, standardmäßig, und man kann das ausschalten, wenn man das nicht möchte bei einem Eintrag, aber normalerweise wird dadurch standardmäßig ein Google Plus Posting von der Person veröffentlicht, ja, automatisch, und damit ist also gesichert, dass man auch hier wesentlich mehr Benutzer bekommt. Für jeden Kommentar, der gemacht wurde, wird praktisch ein eigenes Posting auf Google Plus gemacht. Das ist schon mal für die Blogger dann sehr, sehr gut. Also ein lang erwartetes Feature, endlich verfügbar. Blogger-Kommentare und Google Plus-Kommentare sind jetzt zusammengeführt worden. Weiterhin erfreulich, die alten Kommentare, die auf Blogger gemacht wurden, bleiben erhalten und werden in diesem Widget mit angezeigt. Somit geht einem da auch nichts verloren. Super. Ja, das Thema, das für das erste Thema passt, also die Überschrift, zu schnell für dich, ja. Das wird hier für das Problem Hangout on Air und Rundfunklizenzen akut. Ich habe das ja mal vor einiger Zeit angesprochen hier im Podcast und ich muss sagen, ich finde es immer noch so skurril, dass es überhaupt diskutiert werden muss. Das ist ein Armutszeugnis mal wieder für Deutschland und für die Medienkompetenz der Politik, beziehungsweise ist ein Zeichen dafür, wie unstrukturiert und hilflos die Medienanstalten mit dem Problem in Anführungszeichen der elektronischen Medien umgehen, ja. Und man hat offenbar noch nicht kapiert, dass heutzutage eben die Kommunikation der Menschen untereinander anders abläuft wie früher. Und deswegen zu behaupten, dass für ein Google Hangout mit mehr als 500 Leuten, mit 500 Zuschauer sozusagen, eine Rundfunklizenz beantragt werden muss und fällig ist, da muss ich sagen, der ist noch nicht ganz im Jahr 2013 angekommen. Das ist nämlich heutzutage die neue Form der Kommunikation, meine lieben Landesmediengesellschaften. So geht das gar nicht mehr. Ja. Ich finde, man sollte das so sehen, dass man eben hier ja keinen Rundfunk betreibt, man braucht ja keine Lizenzen, sondern es ist mehr sowas, wie wenn man sich in die Fußgängerzone stellt und dann eine Rede dort hält, ja. Freie Meinungsäußerung ist das und nicht etwa eine Fernsehsendung, ja. So ein Quatsch. Wenigstens einer hat hier mal klargestellt, und zwar ist das der Direktor von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Hans Hege. Der hat nämlich hier klipp und klar behauptet, auf die Frage hin, ob ein Google Hangout also jetzt wirklich kein Rundfunk ist und Merkel, darum ging es natürlich, Merkel einen Online-Chat, ein Hangout, ja, Probleme veranstalten kann, hat Hans Hege dann auch gesagt, genau, und zwar egal, ob Merkel oder ein Blogger ihn veranstaltet. Und das gilt auch für wiederholte Hangouts, die in keinem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang stehen. Da hat es mich eher gestört, dass die Blogger teilweise den Eindruck bekamen, sie bräuchten eine Rundfunklizenz und Merkel nicht. Da fühlten sie sich natürlich nicht richtig behandelt. Ja, also man braucht, diese Aussage ist mal relativ klar, die Blogger brauchen keine Rundfunklizenz für ein Hangout on Air zu veranstalten. Ganz einfach. Ja, bumm. Wie das mit diesem keinen unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang steht, das gemeint ist. Das lässt natürlich noch wieder ein paar Sachen für ein bisschen Raum für Spekulation, ja, aber also, das ist wieder sowas von furchtbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer hier jetzt zurücksteckt, nur weil er denkt, weil er nicht sicher ist, ob er eine Rundfunklizenz braucht, dann kann ich sagen, hört auf zu bloggen, hört auf zu podcasten, macht gar nichts mehr, bleibt daheim in eurer Wohnung, macht alles aus. Ihr dürft euch nicht alles gefallen lassen, Leute. Ihr braucht keine Rundfunklizenz. Und wenn ihr abgemahnt wird oder angezeigt wird, dann wehrt euch dagegen und das ist auch die Chance groß, dass ihr gewinnt. Ich meine, man kann auch sagen, okay, wenn ihr draußen auf der Straße rumlauft, dann dürft ihr kein gelbes T-Shirt tragen. Ja, so. Und wenn es doch mal bekommt, eine Abmahnung, das ist okay, das kann ich machen, ja. Das kann jeder Anwalt machen, kann ich abmahnen, weil er auf der Straße ein gelbes T-Shirt getragen hat. Ja, das ist Tatsache. Nur die Sache ist natürlich die, er wird damit vor Gericht nicht durchkommen. Und hier, finde ich, sieht es eben ähnlich aus. Ja? Wer hier behauptet, man braucht eine Rundfunklizenz als privater Blogger oder auch als kommerzieller Blogger, das spielt keine Rolle, für ein Google Hangout on Air mit mehr als 500 Personen, da muss ich ganz klar sagen, nein. Ja, und da können die anderen, die ewig gestrigen oder die, die euch gerne das Geld aus der Tasche ziehen wollen oder die verhindern wollen, dass die Meinungsfreiheit im Internet gewahrt bleibt, ja, können die sagen, was sie wollen. Das ist Mumpitz, ja. Und ja, ich bin kein Jurist, ja, ganz klar, und ich kann euch keine rechtliche Empfehlung geben, auch das ist klar, ja, das will ich auch gar nicht. Ich will euch eine menschliche Empfehlung geben, ja, indem ich ganz einfach sage, bloggt, podcastet, macht Hangouts on air ohne Ende und ihr habt nicht die Schuld, wenn die Politik die neuen Technologien permanent verpennt, ja, sondern hier, finde ich, ist die Politik und die entsprechenden Stellen dann in der Verantwortung, das klar zu regeln. Und was nicht klar geregelt ist, ist meiner Meinung nach auch nicht illegal. Es ist alles erlaubt und das unterscheidet eben einen freiheitlichen Staat von einer Diktatur oder von einem unfreien Staat. Ja. In einem freien demokratischen Staat ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. So. Und damit sind wir das. Sind Google Hangouts ohne Rundfunklizenz ausdrücklich verboten? Nein. Und deswegen macht's. So, ganz einfach. Boom. Oh, so, ihr merkt's, da ist bei mir durchaus wieder Diskussionspotenzial vorhanden. Aber ich möchte es damit sogar bewenden lassen, weil ich sehe zu dem momentanen Zeitpunkt keinen weiteren Diskussionsbedarf. Ja. Der Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Hans Hege, hat es eben ganz klar nochmal betont, dass es keine Rundfunklizenz bedarf. So, ihr könnt euch ja auf den berufen, immerhin ist der Mann ja was. Und der hat's gesagt. Und damit dürfte das Thema jetzt endlich vom Tisch sein. Ich möchte aber ganz genau machen, Blogs, ja, mit ihren mehr oder minder lustigen oder auch ernst gemeinten teilweise Beiträge zu diesem Thema Rundfunklizenz, die Angst und Unsicherheit bei dem Benutzer schüren. Die sollten sich mal was schämen, ja. Das sage ich ganz klar, die sollten sich was schämen, hier immer wieder den Vorreiter zu spielen, nur um wieder Probleme zu behandeln, die es ohne solche Artikel gar nicht geben würde, ja. Denn manchmal kann man einfach einen Status quo so beibehalten, indem man einfach keine schlafenden Hunde weckt, dann interessiert es auch keinen und alles ist wunderbar. Ja, nur wenn man drauf herumreitet auf etwas und hier so eine umgekehrte Beweissicherung machen will, ja, dann finde ich, ist das schon ein Akt, der andere schädigt, ja, und nicht hilft. Ja, es mag sein, dass es keine hundertprozentige Rechtssicherheit gibt, aber wo gibt's denn eine hundertprozentige Sicherheit? Ja, bei gar nichts im Internet in Deutschland gibt's eine hundertprozentige Sicherheit. Theoretisch ist das ganze Internet noch sehr fragwürdig, ob diese Form von Kommunikation überhaupt rechtlich abgesichert ist in der Form, ohne dass man hier als, was weiß ich, entweder als Journalist sich eintragen lässt, ja, oder registrieren lässt, oder eben was weiß ich auch immer. Ja, also man kann alles in Frage stellen, prinzipiell. Und vielleicht sollte man einfach denken, dass Status quo manchmal gar nicht so ungewollt ist, von beiden Seiten nicht. Ja, man muss nicht immer schlafende Hunde wecken. So. Gut, damit komme ich zum anderen Thema, und zwar ein so selten gewordenes in letzter Zeit technisches Thema. Ja. Fujitsu hat tatsächlich eine Möglichkeit entwickelt, wie Papier möglicherweise ein kleines Comeback bekommt im Zeitalter von Touchscreen. Ist natürlich der Umgang mit Papier, wenn man es genau nimmt, sogar zeitgemäßer geworden wieder, als es noch vor ein paar Jahren war, mit eben Bildschirmen und Tastatur- und Mauseingaben. Ne? Denn der Umgang ist wieder vom Anfühlen her ähnlicher geworden. Ja, aber das Problem ist, dass man eben Akten, Papiere etc. nicht mehr nutzt, weil der Umgang damit einfach zu wenige Vorteile bietet im Vergleich jetzt für Firmen beispielsweise oder auch für Blogger, Journalisten etc., wie man das gleich am Touchscreen macht. Ja. Und hier hat jetzt Fujitsu eine Möglichkeit entwickelt, wie man Papier, jedes Stück Papier als Touchscreen benutzen kann. Damit meine ich nicht nur leere Blätter oder so, sondern zum Beispiel ist es möglich, mit dieser Technologie, die übrigens aus einer Webcam und einer Software besteht, ja. Und da ist es dann zum Beispiel möglich, dass man hier etwas umrandet, ja, beispielsweise ein Teil von Papier, dies dann also mit dem Finger geht man praktisch aufs Papier, ist sehr schwer zu erklären hier, Voice, ne? Also man geht da praktisch auf den Finger, mit dem Finger auf das Papier, zieht dann zum Beispiel so ein Viereck und alles, was ein Viereck wird, wird beispielsweise ausgeschnitten und digitalisiert und abgespeichert im Computer. Oder beispielsweise man blendet auf einen freien Platz auf dem Papier ein Video ein, wenn das System beispielsweise zusammen mit einem Projektor arbeitet, ja, so ein Mini-Projektor ist das, und damit können dann zum Beispiel Videopräsentationen auf das Bild, auf entsprechende vorgesehene Fläche übertragen werden, so dass Papier sozusagen multimedial wird, ja, ein Stück Papier, wo gedruckter Text steht, ja, in diese, auf diesen Tisch dann quasi gelegt, ja, und dann kann man mit diesem Papier interagieren. Ja, ausschneiden, Text ausschneiden, ja, Bilder einblenden an die entsprechenden Stellen, direkt projiziert drauf, ja, Diashows etc. oder eben auch bewegte Videos drauf projizieren lassen und so weiter und so weiter. Also die Möglichkeiten sind da sehr, sehr gut. Natürlich kann man dann auch hier, wie gesagt, zum Beispiel eine Tastatur einblenden lassen und dann eben da drauf schreiben etc. oder Ähnliches. Die Grenzen sind hier sehr, sehr weit gesteckt. Natürlich befindet sich das Ganze noch in der, Testphase. Das Ganze hier, wie die sagen, in dem Demonstration-Level. Ja. Und Fujitsu plant im Jahr 2014 dann eine kommerzielle Version davon auf den Markt zu bringen. Ich finde es sehr schön, also es kann schon jetzt so Fingergesten erkennen auf dem Papier, eben Projektion auf das Papier werfen, man kann Textausschnitte ausschneiden, wie ich schon gesagt habe, und das dann abspeichern. Also es ist schon eine schöne Sache. Ja, und ich finde, da könnte hier vielleicht so die kleine Rettung für das Papier tatsächlich stattfinden. Und weil wir gerade beim Thema sind, Papier und so, in den USA sind jetzt 22% der Publikationen an Büchern und damit an Verkäufe, 22% natürlich, als E-Books. Ja. Publikationen dürften sogar noch viel, viel mehr sein, aber ich meine jetzt Verkäufe, alle Verkäufe, 22% des Umsatzes, ja, sind elektronisch gemacht worden. Und das bedeutet, wie gesagt, eine Abkehr der Menschen von dem Medium Buch hin zu dem Medium E-Book in elektronischer Form also. Ja. Und man sieht aber, dass durchaus auch noch in der heutigen Zeit eine Symbiose von Papier und Hightech durchaus noch möglich ist. Ja. Man hat ja eigentlich auch schon vor Jahren mal einen Ansatz gefunden, das ist diese Augmented Reality, wo man dann zum Beispiel auf einem gedruckten Papier, zum Beispiel mitten im Text, ein Symbol hat, ja, und wenn man dann mit einer Webcam oder mit einem Tablet beispielsweise auf dieses Symbol kommt, dann wird quasi an dieser Stelle Sachen eingeblendet, beispielsweise Computeranimationen, Filme, Infos oder sonstiges, ja, Interaktivität, also auch da schon möglich gewesen, ja. Und der Schritt, den Fujitsu macht, ist da eben jetzt noch ein bisschen größer. Nur um jetzt bei den E-Books zu bleiben, das ist schon eine ziemliche Sache. Und das Buch wird dadurch natürlich auch, sagen wir, oder die Literatur wird damit auch, dass die Form die Form gedrucktes Buch, mehr und mehr verlieren, ja, und in eine neue Form übergehen. So wie eben früher die Musik Schallplatte war, ja, dann auf einmal war die Musik CD, jetzt ist die Musik MP3 und andere Formate, elektronische Formate, also quasi schon medienfrei, wenn man so will, im Prinzip. Und das passiert jetzt halt mit dem Buch genauso, nur dass es da keinen Übergang mehr gibt, sondern das Buch wird quasi direkt medienfrei, elektronisch. Ja, und das Medium bestimmt hier nicht mehr, was da drauf ist. Ja. Das bedeutet also, hier auf meinem Handy kann ich auch ein Buch lesen. Ja. Aber mit meinem Buch kann ich nicht telefonieren. Das ist es. Und das löst sich quasi von dem Medium ab und wird universell. Und eigentlich sollten alle froh sein, dass es passiert, denn somit ist die Literatur auch universell einsetzbar. Das Problem ist zum Beispiel auf den Tablets und auf Handys, ja, dass das Format zum Beispiel Riesenbücher, ja, dass das eben für die heutige schnelllebige Zeit sozusagen, ja, oftmals zu langwierig ist, ja. Da wird eben jetzt auch hingearbeitet. Man hat ja auch schon mal probiert mit Hörbüchern, ja, das ist auch sehr gut. Manche Leute kaufen sich also ihre Literatur quasi als Hörbuch und können das dann unterwegs hören, ohne dass sie jetzt explizit lesen müssen. Das kann man dann auch während anderen Betätigungen machen, bei der man dann, wenn man das lesen müsste, eben außer Funktion gesetzt wäre, sozusagen. Hier hat sich jetzt jemand überlegt, Mensch, da können wir doch aber auch knappe E-Book-Lektüre machen, ja, also quasi für ein neues Publikum auch, ja, das einfach keine Zeit mehr hat, für einen riesen Wälzer zu lesen, ja. Aber dass diese eben zu den E-Books auch noch kommen. Ja. Und da gibt es zum Beispiel eine Marke, die nennt sich Readpetit. Ja. Und da wird eben dieser schnelllebigen Literatur Rechnung getragen. Das sind quasi kurze, knackige Bücher, ja, ich sag's einfach mal Bücher, ja, wenn man, wie auch immer, ja, E-Book-Dateien, und die sind schnell gelesen, ja, etliche Minuten, einige Minuten vielleicht, ja, vielleicht noch mal eine halbe Stunde, und diese haben dann eben nur circa auch 22%, das ist genau wie der Umsatz elektronisch, die 22% von der normalen Länge eines normalen Buchs. Ja. Und damit ist es eigentlich recht schnell aufzunehmen. Ja. Sozusagen die Twitter-Version der Literatur. Ja. Nicht ganz so stark komprimiert, aber immer ein bisschen. Und ich finde es gut. Ich finde es teilweise gut. Soll nicht die ganze Literatur so jetzt ersetzen, aber als zusätzliches Schmankerl finde ich das ganz, ganz gut, denn auch die Literatur, und das war ja schon immer so, muss sich eben an die Gewohnheiten, an die Art, wie die Menschen lesen, anpassen. Nicht die Menschen müssen sich an das Lesen anpassen, sondern das Lesen muss sich wie alles an die Zeit anpassen, in der das eben gemacht wird. Also das heißt, natürlich hat man im, was weiß ich, im Anfang des 19. Jahrhunderts vielleicht noch mehr Zeit gehabt, ein Buch zu lesen, ja, und auch noch dann in den 50er, 60er Jahren hat man hier vielleicht das Ganze etwas ruhiger angehen lassen, ja. Nur es geht immer schneller. Ja, alles. Und heutzutage, da kommt es eben auch, zum Beispiel bei Sachbüchern, kommt es auf Informationen an und nicht mehr darauf, wie das jetzt ausgeschmückt ist, ja, weil man einfach keine Zeit mehr hat dafür. Und auch wenn das einige bedauern, ja, und sicherlich auch etwas vom Flair nimmt, ja, so ist es doch die Pflicht der Literatur, sich dahingehend anzupassen, damit eben diese auch noch weiter konsumiert wird. Ja, weil nichts Schlimmeres gäbe es, wenn das Lesen ganz verschwinden würde in der Form, ja, und quasi nur noch die Kurzrecherche über Google was bringen würde. Ja. Da doch lieber dann das ein bisschen anpassen für die Leute, die sonst lieber nichts, die sonst gar nichts mehr lesen würden. Ja, warum nicht? Und wie gesagt, über die Jahrhunderte hat sich das ja auch immer angepasst an die Menschen, wie dann eben die Literatur gehandhabt wurde, wie die erfasst wurde und wie die gelesen wurde. Das kann man deutlich sehen. Da ändern sich ganze Stile. Ja, also ich würde mal sagen, ein Buch von heute hätte, mal abgesehen jetzt von den Inhalten, selbst wenn es die gleichen Inhalte hätte, in der Form, wie wir es heute schreiben würden, hätte vor 200 Jahren wohl kaum jemand verstanden. Ja, die hätten wahrscheinlich sich an den Kopf gekratzt. Was ist denn das für ein Kauderwelsch? Wie spricht denn der? Wie schreibt denn der? Das ist ja furchtbar, ich verstehe kein Wort. Ja. Und umgekehrt geht es genauso. Wenn man sich mal so ganz alte Bücher schnappt und liest die durch, dann denkt man, ey, was für eine Sprache ist das eigentlich? Okay, ich verstehe die einzelnen Worte, aber die Satzkonstellation, das ist ja, was meinen die jetzt damit? Ne? Und genau, das ist das Problem. Und auch hier wird sich die Art der Literatur wird sich dahingehend auch wieder ändern. Und ich denke, dass sowas wie so Kurzgeschichten auf E-Books durchaus eine richtungsweisende Funktion haben werden. Und dass wir in Zukunft auch mehr komprimierte Literatur sehen werden. Ich finde die Entwicklung eigentlich ganz okay, denn man muss eben auch, das gilt auch für die Literatur, man muss eben mit der Zeit gehen oder man wird von der Zeit aufgerieben. Aufgerieben wurden allerdings auch neue Medien, die ja wohl die modernste Form der Verbreitung von Informationen nutzen, die Blogs. Ja, genauer gesagt 90.000 WordPress-Blogs wurden nämlich gehackt in einer Attacke innerhalb einer Woche. Ja. Und das bestätigt auch mal wieder das, was ich oft schon gesagt habe, dass man eben, das ist eben nicht nur reicht, wenn man ein unabhängiges System nimmt, wie jetzt WordPress, ja, ich sag das auch gern in Verbindung mit einem Mail-Server, ja, wo es immer heißt, ja, geht nicht zu Google oder geht nicht zu Microsoft oder so, die lesen eure Mails, ja. Und nehmt lieber euren eigenen Mail-Server, da kann euch niemand reinfuschen, ja. Das Problem ist, dass der Mail-Server, wenn man da sich nicht top auskennt damit, ja, ich weiß, jeder sagt, er kennt sich top damit aus, setzt dann Mail-Server aus und wundert sich auf einmal, ja, wenn da irgendwas ins Haus flattert, weil über den eigenen Server Spam verschickt wurde, ohne dass man was wusste, die Mail-Server werden ruckzuck gehackt und wenn der dann nicht perfekt konfiguriert ist und nicht ja, also ständig, und ich meine ständig, nicht einmal im halben Jahr oder so, mit Updates auf den neuen Stand gehalten wird, ja, dann sieht es ganz, ganz übel aus. Ja, das Hochrüsten Hacker gegen ich muss eigentlich fast gar nicht sagen, Hacker sind eigentlich ganz umgängliche Menschen, ja. Nur halt die, sag mal, Spammer, ja, mit ihren Spam-Netzwerken. Die sind da immer einen Schritt voraus, hat man das Gefühl, ja. Und da muss ein Fix sofort installiert werden, schon ist man geliefert. Ja. Und das haben eben jetzt auch wieder die WordPress-Betreiber von 90.000 Blogs, wie gesagt, gemerkt, die eben offenbar nicht in der Lage waren, ihr WordPress so abzusichern, dass es eben nicht mehr funktioniert. Und das Problem gibt es ja eigentlich schon, solange es WordPress als attraktive Blog-Software gibt. Ja, da hat die Software immer damit zu kämpfen gehabt, dass eben die Updates auch dann nerven. Ich hatte auch mal WordPress benutzt, ja, und habe mir da eben auch sicherheitstechnisch Gedanken gemacht und habe da auch immer schön die Updates und alles drauf gemacht, gepflegt und immer auch geguckt, wenn ich Plugins installiert habe, dass die auch von Exploits so gut wie es geht frei waren. Und das hat dazu geführt, dass ich mich mehr mit der Administration und mit dem Updaten und dem Warten von Blog beschäftigt habe, als mit dem Schreiben von Artikeln. Und das kann meiner Meinung nach für einen Autor nicht sein. Ja. Der Blogger hat in erster Linie zu blocken. Ja, darauf sollte er sich konzentrieren und nicht auf die auf das Problem mit dem WordPress. Ja. Deswegen bin ich dann eben zu Blogger gegangen. Blogger als sehr stabiles, sicheres System bekannt, weil es ja auch eben keine eigene Software ist, die man auf seinem eigenen Server installieren kann. Das muss man auch sagen. Natürlich hat man dann ein paar Einschränkungen, aber man kann sich dann eben aufs Bloggen konzentrieren. Deswegen hier ganz klar die Warnung, Leute, passt auf, wenn ihr einen WordPress-Blog habt, dass ihr das immer, immer aktiv haltet, beziehungsweise aktiv wartet und mit Security-Updates versehen und haltet die Plugins im Auge. Ja, denn schon seid ihr ruckzuck auch einer von diesen, die da gehackt wurde. Ja, also das geht ganz, ganz schnell. Das ist eigentlich ziemlich heftig, wenn man da mal bedenkt, was da passieren kann. Ja, 90.000 WordPress-Blogs in einer Woche. Boah, ich hätte jetzt richtig Angst. Genaueres hier im Artikel, den ich auch verlinkt habe, auf mashable.de, da wird das auch erklärt in etwa, ja, wie das passiert wurde. Oder wie das passiert ist. Passiert wurde. Wie das passiert ist. Oder wie das möglich war, hier diese WordPress-Blogs anzugreifen. So, dann noch eine Geschichte, die mich immer mal wieder beschäftigt. Jetzt habe ich schon wieder so wenig Zeit übrig, beziehungsweise schon so viel Zeit verbraucht für die anderen Sachen. Und zwar die Vernetzung von virtuellen Netzwerken und realen Netzwerken, ja. Das ist ja sozusagen mein Steckenpferd, ne? Und ich tue das immer mal wieder hier erwähnen, wenn es einen aktuellen Anlass gibt. Und da gibt es momentan einer, nämlich eine Art Traumrekorder, ja, ist tatsächlich, ja, in greifbare Nähe gerückt. Denn, was heißt in greifbare Nähe? Auf jeden Fall ist es ein Schritt weiter und nicht mehr nur reine Theorie. Denn während man schläft, ja, haben hier Wissenschaftler die Gehirnaktivität per MRT erfasst. Und dadurch konnten die mit einem Computermodell dann tatsächlich mit verschiedenen Bilderarten, ja, in Übereinstimmung bringen von dem, was die Testperson träumt. Ja. Und konnten dann eben anhand von dem Modell quasi prophezeien, welche Bilder sich die Testperson tatsächlich in ihren Träumen vor dem geistigen Auge angesehen haben. Ja. Und damit kann man quasi vereinfacht sagen, man hat im japanischen Kyoto tatsächlich jetzt erstmals ermöglicht, in die Träume von den Menschen hineinzuschauen. Durch eben ein MRT-Scan, der mit einer Computersoftware und einem Vorhersagemodell quasi dann die Bilder erkannt hat. Ja, die Träume quasi analysiert hat. Es ist natürlich jetzt ganz am Anfang, aber man kann sich schon vorstellen, dass mit der Technik, die vielleicht in 50 bis 60 Jahren zur Verfügung steht, vielleicht durchaus richtige visuelle Informationen aus den Träumen der Menschen gelesen werden können. Ja. Und das ist schon sehr, sehr beachtlich. Also ich finde, es ist ein großer Schritt, auch wenn 60% Trefferquote noch nicht wirklich jetzt die Welt ist, ja, aber es ist ein Riesenschritt auf dem Weg zu einem Traumrekorder und damit meiner Meinung nach auch zu der Vernetzung wiederum mit virtuellen Netzwerken, denn ein Problem besteht ja immer noch, also im Prinzip, um es kurz zu sagen, es ist jetzt sehr stark vereinfacht, wie gesagt, ich habe da etliche Artikel schon drüber geschrieben, aber stark vereinfacht: virtuelle Netzwerke sind eben die Netzwerke, wie wir sie so kennen, so zum Beispiel das Internet ist ein virtuelles Netzwerk. Reale Netzwerke ist zum Beispiel ein Netzwerk, soziale Strukturen bei den Menschen und auch, und damit meine ich jetzt keine Social Networks, und auch Netzstrukturen im Gehirn. Unsere Gehirn, Aktivitäten werden nur durch die Vernetzung einzelner Synapsen im Gehirn ermöglicht. Und diese Vernetzung unseres Gehirns zu verbinden mit der virtuellen Netzwerken, also mit künstlichen Netzwerken, ja, daran arbeiten die Wissenschaftler weltweit. Und es geht so immer so ein bisschen langsam, ja, in kleinen Schritten voran. Das Problem ist natürlich immer, wie kann man überhaupt das Gehirn mit einem Interface ausstatten, so dass es eine Brücke gibt an die überhaupt an die elektronischen Netzwerken und auch wieder zurück. Ja. Bisher waren es halt motorische Fähigkeiten, sensorische Fähigkeiten. Das ist durchaus schon möglich. Beispielsweise gibt es sogar solche Kappen, die man aufsetzen kann und ohne einen Eingriff ins Gehirn, einen tatsächlichen physikalischen Eingriff ins Gehirn zu machen, ist es dann zum Beispiel möglich, durch reines Konzentrieren bestimmte Funktionen auszuführen, weil eben die Geräte beispielsweise schon die Gehirnströme messen können und dann entsprechend reagieren, wenn das entsprechende Hirnwellenmuster dann auftritt, die entsprechende Aktion ausführen. Nur das ist ja noch keine echte, direkte kommunikative Vernetzung. Das ist nur eine sensorische Vernetzung beziehungsweise ein Interface, das auf basiert eben auf den Gehirnwellen. Das hier wäre schon wieder ein Schritt weiter. Ja, wenn wir das weiterführen könnten, diese Technik quasi dann verkleinern, optimieren und dann eben zum Beispiel als Interface, sage ich mal, ansetzen, ja, hört sich jetzt total grausam an, aber ja, die Gehirnkapazität quasi erweitern, das steht auch schon in der wissenschaftlichen Publikation öfters mal drin, könnte man also ein Interface bauen, das vielleicht dann in den nächsten, ja, ich bin immer optimistisch, in den nächsten 30 bis 50 Jahren da das ermöglicht, richtige Gehirnkommunikation zu machen. Das heißt zum Beispiel, dass wir Texte beispielsweise an einen Computer weiterleiten können, ohne dass wir reden oder sonstige Sachen steuern, ja, sondern dass wir das einfach denken und der Computer erfasst das. Ja. Und das, was jetzt eben noch sehr, sehr weit hergeholt erscheint, ja, das ist jetzt wieder durch diese technische beziehungsweise durch diese wissenschaftliche Leistung der japanischen Universität in Kyoto hier deutlich näher gerückt. Ich finde das sehr, sehr interessant und das lässt es erstmal so greifen. Ja, es könnte doch möglich sein. Ja. Bisher wurde das immer mit einem riesen Fragezeichen versehen, ob es jemals möglich sein könnte, dass zum Beispiel, um es mal salopp zu sagen, ein Computer Gedanken lesen kann. Ja. Das war immer sehr, sehr, mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen versehen. Dieses Fragezeichen ist jetzt wesentlich kleiner geworden. Ja, und wer jetzt hier von dem Ganzen genug hat, ja, und also richtiger Aufreger auch mal erleben will, ja, der kann sich mal angucken, wie Arnold Schwarzenegger ja, Auto fahren würde oder Auto fährt. Jedenfalls in den Augen von dem Comedian Will Sasso. Ja, der hat nämlich hier mal sich in der Steuer gehängt und hat den guten Arnie, wie ich finde, phänomenal nachgemacht. Und wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich so. Ja, das Video ist verlinkt in den Shownotes, wie immer. Und ich kann nur sagen, guckt euch mal an, ich habe gekrölt vor Lachen. Und naja, wie gesagt, Videos beschreiben ist immer schlecht, aber wenn ihr eine gute Lache haben wollt heute, dann schaut euch das mal an. Dann war's das für heute von Darius Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder auch eigene Beiträge vielleicht mal schicken wollt, ja, oder mir mal sagen wollt, mit was für ein Thema ich mich vielleicht mal beschäftigen könnte, könnt ihr das tun auf Google Plus, einfach Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben und ihr findet die Seite dazu. Dort könnt ihr dann in den Kommentaren loslegen. Und ihr könnt mich auch per Mail erreichen, rio@thenetcasts.com. Dort findet ihr auf dieser Seite auch die ganzen Links und Informationen und zu dem genialen Schwarzenegger-Video wochensicht.zenetcasts.com und da bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, zenetcasts.com mit S hinten dran, schon kommt wieder irgendwo dubiosen Anbieter da raus, das bin ich nicht. Ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!